Peter Otten über den Streit um die Pius-Brüder. Pater Matthias Gaudron ist jetzt für uns am Telefon. Er ist der Chefdogmatiker der deutschen Pius-Brüder. Herr Gaudron, bleiben Sie denn nach wie vor dabei? Am 27. Juni wird die Pius-Bruderschaft im bayerischen Salzkofen drei neue Priester weihen? Ja, diese Priesterweihen gehören zum normalen Leben des Seminars. Und auch als der Papst die Exkommunikation aufgehoben hat, war nie die Rede davon, dass wir jetzt unser normales Leben aufgeben müssen, dass jetzt alle Tätigkeiten unserer Priester und Bischöfe eingestellt werden müssen, sondern das normale Leben der Priesterbruderschaft geht weiter. Das ist auch kein Affront gegen den Papst, sondern das gehört einfach zum ganz normalen Leben des Priesterseminars. Der Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller hat Sie, also die Pius-Bruderschaft, aber dringend gebeten, diese Priesterweihen abzusagen. Dieser Appell des zuständigen katholischen Ortsbischofs, ist er Ihnen gleichgültig? Nun, wir haben ja versucht, mehrfach mit den deutschen Bischöfen ins Gespräch zu kommen. Das wurde offiziell abgelehnt. Immer wurde uns gesagt, wir sollen uns eben an Rom halten. Und Rom selbst hat von uns nicht verlangt, dass wir die Priesterweihen absagen. Am Mittwoch hat allerdings das Vatikanische Presseamt eine Erklärung zur Pius-Bruderschaft und insbesondere zu den geplanten Priesterweihen abgegeben. Die katholische Nachrichtenagentur KNA hat diese Erklärung so zusammengefasst: Der Vatikan hat die geplanten Priesterweihen der Pius-Bruderschaft für unerlaubt erklärt. Sie sagen einfach, sie sind noch illegitim. Das heißt, solange wir keinen kirchenrechtlichen Status haben, gelten im Kirchenrecht die Weihen an sich illegitim. Ich meine, wir haben ja unsere Gründe, warum wir uns nicht an die Weisungen der Bischöfe halten. Wir wollen das katholische Priestertum fortsetzen, wie es immer der Fall gewesen ist. Und die Gründe, warum wir so handeln, die wollen wir mit Rom besprechen. Und das ist ja auch im zweiten Teil dieser Stellungnahme des Vatikans so gesagt worden, dass also im Sommer diese Gespräche beginnen sollen. Und da werden alle diese Probleme auf den Tisch kommen, sowohl die dogmatischen, also die glaubensmäßigen Fragen, als dann natürlich auch die kirchenrechtlichen. Aber für den Moment erkennen Sie an, dass die Priesterweihen illegitim sind, die Sie vorhaben. Sie sind nach dem reinen Buchstaben des Kirchenrechts illegitim. Aber wir sagen, wir haben doch eben unsere Gründe, warum wir so handeln. Zum Beispiel, weil es nicht möglich ist, an normalen Priesterseminaren eine ganz normale katholische Ausbildung zu bekommen. Nicht an den in den normalen Priesterseminaren hier in Deutschland werden überall Thesen vorgetragen, die nicht katholisch sind. Ihrer Ansicht nach nicht ja, katholisch? Ja, eigentlich auch ja, offiziell. Weil auch der Bischof Zollitsch hat ja nun selber kurz vor Ostern geleugnet, dass Christus zur Sühne für die Sünden gestorben ist. Das sagen nicht nur wir, dass es eine Häresie ist, ein Glaubensirrtum ist. Deswegen sagen wir, daran halten wir uns nicht. Also diese Leute, die selbst den Glauben leugnen und verfälschen, die können nicht von uns verlangen, dass wir da mitmachen bei diesem Kurs. Der Papst hat ja nun die Hand ausgestreckt in Ihre Richtung. Wenn der Papst nun sagen würde, er will nicht, dass die Pius-Bruderschaft weiter Priester weiht, würden Sie sich dann daran halten? Davon war überhaupt niemals die Rede. Es war immer klar, das ist ein erster Schritt, diese Aufhebung der Exkommunikation. Und jetzt folgen die Gespräche, die wir ja schon lange wünschen. In diesen Gesprächen werden dann diese Sachen geklärt werden. Deutschlandradio Kultur, wir sind im Gespräch mit Pater Matthias Gaudron. Er ist der Chefdogmatiker der deutschen Pius-Brüder. Wir reden über die geplanten Priesterweihen der Pius-Brüder in Deutschland. Die Pius-Bruderschaft, Herr Gaudron, hat sich bei der Begründung ihrer umstrittenen Priesterweihen schon öfter auf einen Notstand berufen. Was für ein Notstand soll das sein? Das, was ich schon angedeutet habe. An den normalen Priesterseminaren werden unkatholische Lehren vorgetragen. Auch die Priester als Kandidaten werden nicht auf ein wirkliches Leben als Priester in spiritueller Weise vorbereitet. Also Sie sagen uns im Klartext, die Ausbildung an den normalen katholischen Priesterseminaren außerhalb der Pius-Bruderschaft, die ist eigentlich nicht katholisch. Das heißt auch, dass Sie sagen, alle Leute, die da ausgebildet werden, sind eigentlich keine katholischen Geistlichen? Nein, ich sage nicht, dass die Priesterweihen ungültig sind, aber sie sind schlecht vorbereitet aufs Priestertum. Also natürlich akzeptieren wir die anderen Geistlichen auch als katholische Geistliche. Aber wir sagen, hier im katholischen Raum werden offiziell nicht-katholische Lehren vorgetragen Und das können wir nicht gutheißen. Herr Gaudron, was jetzt im Raum steht mit diesem Akt des Papstes vom Januar, der Aufhebung der Exkommunikation für 4 Bischöfe der Piusbruderschaft, ist ja die Frage, kann es eine Aussöhnung geben zwischen der Piusbruderschaft und der Mehrheitskirche? Jetzt haben Sie diese Priesterweihen vor, die auf heftige Ablehnung bei den deutschen Bischöfen stößen. Sie haben vor knapp 2 Wochen eine Kapelle in Fulda geweiht. Da hat der zuständige Ortsbischof Heinz-Josef Algermissen gesagt, das sei eine Provokation und das sei die Einheit der Kirche gefährdenden Akt. Ich frage mich, warum Sie in dieser Phase einer möglichen Aussöhnung zwischen der Piusbruderschaft und der Kirche nicht auf solche Provokation verzichten. Eine Provokation wäre es, wenn wir einen Bischof weihen würden. Das wäre jetzt eine Provokation. Das werden wir jetzt auch in der jetzigen Situation nicht tun. Aber ich meine, diese Kapelle in Fulda, das ist ja wirklich lächerlich gewesen. Das ist eine kleine Kapelle für eine Gemeinde von nur 40 Leuten, dass ein solches Theater darum gemacht wird. Und wir mussten einfach aus dem alten Gebäude raus. Wir konnten das nicht aufschieben. Und bei allen Gesprächen mit Rom war immer klar, dass wir unsere bestehenden Häuser behalten dürfen. Über welche Ihrer Position wären Sie denn überhaupt bereit zu diskutieren? Wir vertreten ja nichts anderes, als was die offizielle katholische Lehre ist. Wenn wir dann ein Konzil kritisieren, das gar nicht dogmatisch ist, wenn wir auch nur Sie meinen Punkte, das Zweite Vatikanische Konzil, ja. Wenn wir hier einige Punkte kritisieren, dann kann man uns diese Freiheit doch ruhig lassen. Und ansonsten tun wir nichts, als einfach ein katholisches Leben bei den Gläubigen zu entfalten und versuchen es wenigstens. Das könnte man uns doch zugestehen. Herr Gaudron, einer der Streitpunkte in der katholischen Diskussion der letzten Monate war die sogenannte Judenmission. Wie ist Ihre Haltung da? Sagen Sie, wir müssten eigentlich alle Juden vom christlichen Glauben überzeugen? Ja, eigentlich müssten wir alle überzeugen, ja. Was nicht heißt, dass wir eine eigentliche Judenmission jetzt abhalten. Es ging einfach nur darum, dass wir beten. Wir beten dafür, dass die Juden zu Christus finden und sonst nichts. Das ist das alte Gebet. Und mein Papst Benedikt hat ja auch eine Neuformulierung zwar gewählt, aber ist auch mit der auf Proteste gestoßen, weil es in diesem Gebet eben auch heißt, dass die Juden zu Christus finden sollen. Ich meine, wenn wir nicht mehr beten darum, dass andere, das geht ja nicht nur um die Juden, sondern es geht um alle Nichtchristen, wenn wir nicht mehr wünschen, dass die anderen zu Christus finden, ja, dann haben wir unseren eigenen Glauben aufgegeben. Heute wird die traditionalistische Piusbruderschaft im amerikanischen Bundesstaat Minnesota neue Priester weihen und Ende Juni sollen dann auch in Bayern neue Priester geweiht werden, gegen den erklärten Willen des katholischen Ortsbischofs. Darüber habe ich mit Pater Matthias Gaudron gesprochen. Er ist der Chefdogmatiker der deutschen Piusbrüder. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Gern geschehen.